B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Henrik Jarczyk und folgenden Themen. Schallende Ohrfeige, Brüssels Verfahren gegen Frankreich, populistische Maßnahmen, Sarkozys neue Sicherheitspolitik, leere Drohung, EU-Kommission stellt strengere Verfahren gegen Eurosünder vor, cooler Rausschmiss, Medvedev feuert den Moskauer Bürgermeister sowie schließlich strahlende Zukunft, wie Berlusconi seine Atomkraftwerke auszubauen gedenkt. Viviane Reding hat sich nicht einschüchtern lassen. Gleichgültig, wie stark der französische Präsident gegen die EU-Justizkommissarin auch zu wettern vermochte, sie blieb dabei. Sollte sich herausstellen, dass Frankreich gegen geltendes EU-Recht verstoßen hat, dann wird sie gegen Paris ein Strafverfahren einleiten. Also geht Reding nun dezidiert gegen Sarkozy vor. Ob es was hilft, ist freilich eine andere Frage. Birgit Schmeitzner über den Vorstoß der EU in Sachen Roma-Diskriminierung. Auch wenn Frankreich im Roma-Streit noch eine Gnadenfrist von 2 Wochen hat, Justizkommissarin Viviane Reding hat Zähne gezeigt und kann einen Erfolg feiern. Das Vertragsverletzungsverfahren gegen Frankreich ist auf den Weg gebracht. Die EU-Kommission demonstriert damit sehr deutlich, dass sie ihre Arbeit ernst nimmt, wenn es um die Umsetzung gemeinsamer Beschlüsse in jeweils nationales Recht geht. Sie wissen ja, dass als Hüterin der Verträge die Europäische Kommission entschlossen ist, EU-Recht zu wahren, und zwar gegenüber allen Mitgliedstaaten, groß oder klein, da machen wir keinen Unterschied. Ein kaum versteckter Seitenhieb der Kommissarin auf Frankreich hatte doch der französische Europaminister Lelouch noch unlängst Redings Vorwürfe mit dem Satz kommentiert, so kann man doch mit einem großen Mitgliedsland der EU nicht umgehen. Ansonsten bemüht sich die Kommission aber schon, den offenen Konflikt mit Frankreich zu vermeiden. Kommissionschef José Manuel Barroso betont zwar, die Entscheidung der Kommission für Redings Vorlage sei einstimmig gefallen. Today's decisions were taken unanimously and based on the original proposal by Commissioner Reding. Aber bis es zu dieser Entscheidung kam, verging ungewöhnlich viel Zeit. Und es gibt eben diese Schonfrist, bevor es wirklich ans Eingemachte geht. Bis zum 15. Oktober hat Paris noch Zeit, einen Aktionsplan aufzustellen, zu sagen, wie und wann man die von Brüssel beklagten Mängel abstellen will, also die Freizügigkeitsrichtlinie der EU vollends in nationales Recht umsetzt. Im Europaparlament wurde die Entscheidung der Kommission als wichtiger Schritt begrüßt, allerdings verbunden mit der Hoffnung, dass Kommissarin Reding auch ihren zweiten Kritikpunkt an Frankreich weiterverfolgt, nämlich den Verdacht, dass Frankreich die ethnische Minderheit der Roma diskriminiert und so ebenfalls gegen EU-Recht verstößt. Reding sagte den Parlamentariern zu, weiter sorgfältig zu prüfen und zusätzliches Material aus Frankreich zu sichten. Gut so, sagt dazu die innenpolitische Expertin der SPD im Europaparlament, Birgit Zippel. Frau Reding hat in der Anhörung deutlich gemacht, dass sie ganz konkrete Unterlagen eingefordert hat, etwa Kopien der Ausweisungsbescheide. Und das ist natürlich eine ganz wesentliche Grundlage, um nicht nur politisch Frankreich zu kritisieren, sondern auch Dokumente in der Hand zu haben, um juristisch in einem solchen Verfahren bestehen zu können. Im Übrigen herrscht im Europaparlament die Haltung vor, gut, dass die Kommission gehandelt hat, jetzt nur nicht einknicken, Frankreich nicht vom Haken lassen. Dahinter steht ganz klar eine Sorge. Kommt Frankreich mit der massenhaften Roma-Ausweisung durch, könnte das europaweit Schule machen. Nicht von ungefähr prüft der juristische Dienst der Kommission derzeit, ob nicht auch andere EU-Staaten bei der Umsetzung europäischer Richtlinien allzu lässig vorgehen. Wenn er schon mal dabei ist, Ärger zu machen, warum dann aufhören? Denkt sich vermutlich Nicolas Sarkozy und kaum aus Brüssel abgewatscht, lässt er im Parlament über ein neues Ausländerrecht debattieren. Freilich keines, das aus Frankreich ein Paradies für Migranten machen soll. Im Gegenteil. Ann-Christine Heckmann über Sarkozy und seinen populistischen Sicherheitswahn. Die Roma-Abschiebungen waren nur der Anfang. Seitdem Staatspräsident Sarkozy im Sommerloch die französische Roma-Problematik medienwirksam auf die Agenda gesetzt hat, bestimmt die Einwanderungspolitik die politische Debatte in Frankreich. Natürlich ist das vom Präsidenten bewusst gesteuert. Denn in Zeiten schlechter Umfragewerte, umstrittener Reformen und wachsender Unzufriedenheit in der Bevölkerung muss der Präsident bei den Franzosen punkten. Er will ihnen ein Gefühl der Sicherheit vermitteln und beweisen, dass er Frankreich vor kriminellen Einwanderern schützt. La nationalité française se mérite. Die französische Staatsbürgerschaft muss man sich verdienen. Man muss sie respektieren. Und wenn man zum Beispiel auf einen Polizisten schießt, dann verdient man sie nicht mehr. On est plus digne d'être français. Mit dieser Rede in der Alpenstadt Grenoble, wo tags zuvor nach Ausschreitungen ein Polizist getötet wurde, markierte Präsident Sarkozy den Beginn seiner neuen Sicherheitsoffensive. Er beschloss, den geplanten Gesetzentwurf zur Einwanderung zu erweitern um mehr als 20 Punkte. Dazu zählt unter anderem der Vorstoß, eingebürgerten Franzosen die Staatsbürgerschaft auch wieder entziehen zu können. Die französische Staatsangehörigkeit muss jeder Person ausländischer Herkunft wieder aberkannt werden dürfen, wenn sie absichtlich das Leben eines Polizeibeamten, eines Soldaten oder eines anderen Staatsbediensteten gefährdet. Die Regierung lobt die große republikanische Tragweite eines solchen Gesetzes. Die Opposition dagegen kritisiert es als populistisch und sieht zugleich den in der Verfassung verankerte Grundsatz der Gleichheit missachtet. Auch Juristen bezweifeln, ob die Aberkennung der Staatsbürgerschaft verfassungsgemäß ist. Selbst innerhalb der Regierungspartei UMP regt sich Widerstand. Der Abgeordnete Etienne Part kritisiert, mit dem Gesetz würden Franzosen erster und zweiter Klasse geschaffen. Rein rechtlich gesehen schafft es eindeutig eine ungleiche Behandlung der Menschen vor der Justiz. Insbesondere dann, wenn sie ein Verbrechen oder eine Straftat begangen haben. Auch EU-Bürger könnten von dem neuen Ausländergesetz betroffen sein. Denn geplant ist auch, dass Unionsbürger ausgewiesen werden können, wenn sie das dreimonatige Bleiberecht durch wiederholte Aus- und Einreise missbrauchen. Die Sicherheit ist das Herz der Wahlkampfstrategie, schreibt der regierungsnahe Figaro. Mit seiner Rede in Grenoble hat Nicolas Sarkozy schon den Wahlkampf eingeleitet. Wie 2007 soll ihm auch bei der nächsten Präsidentschaftswahl 2012 das Thema innere Sicherheit zum Sieg verhelfen. Auch diesmal geht er auf Stimmenfang im rechten Lager. Mit seiner zum Teil radikalen Einwanderungspolitik hat er die Rechtspopulisten, den Front National von Jean-Marie Le Pen, längst schachmatt gesetzt. Denn das Thema Einwanderung, das den Rechtspopulisten vor allem in den 90ern Wahlerfolge bescherte, ist längst prominent besetzt. Von Nicolas Sarkozy selbst. Wären alle EU-Kommissare wie Viviane Reding so mutig, dann müsste sich die Europäische Union auch weniger Sorgen um den Euro machen. Diesen Eindruck zumindest gewinnt man bei näherer Betrachtung dessen, was in Sachen Sicherung der Euro-Stabilität herausgekommen ist. Die EU will, so die Ankündigung, gegen Stabilitätspaktsünder künftig dezidierter vorgehen. Ganz so, als ob sie es bislang überhaupt getan hätte. Sylvie Ahrens kommentiert. Machen wir uns nichts vor. Der große Wurf ist das nicht. Klar, der EU-Stabilitätspakt soll reformiert werden. Da sind sich ausnahmsweise alle einig. Was aber sehen die Sanktionsvorschläge von EU-Währungskommissar Olli Rehn eigentlich vor? Von Stimmentzug und anderen tiefgreifenden Vertragsänderungen ist jedenfalls keine Rede mehr. Stattdessen wird das System mit den Strafzahlungen ausgeweitet. Plant ein Land zu hohe Schulden, dann muss es zunächst einmal eine Art Pfand in Höhe von 0,2% des Bruttoinlandsprodukts hinterlegen. Und bleibt es dann bei einem zu hohen Defizit, ist das Geld weg. Bußgelder drohen auch all jenen, die über die Jahre zu hohe Gesamtschulden aufhäufen und denen, die sich nicht genug um ihre Wettbewerbsfähigkeit gekümmert haben. Geldstrafen sind laut EU-Kommission das Allheilmittel gegen beratungsresistente Regierungen. Dabei darf man allerdings nicht vergessen, dass es die finanziellen Daumenschrauben auch schon vorher gab. Jedenfalls in der Theorie. Schon heute sieht der Euro-Stabilitätspakt Geldstrafen vor, wenn sich ein Land nicht an die 3%-Grenze für neue Schulden hält. In der Praxis sind Bußgelder allerdings noch nie verhängt worden. Deshalb ist der entscheidende Punkt bei der Reform des Stabilitätspakts auch nicht die Daumenschraube an sich, sondern die Frage, wie und wann ein Strafverfahren in Gang gesetzt wird. Und hier hat die EU-Kommission tatsächlich den richtigen Weg eingeschlagen. Denn anstatt jedes Strafverfahren erst einmal mühsam mit einer Ratsmehrheit beschließen zu müssen, leitet es sich bei Verstößen quasi von selbst ein. Es kann dann nur noch gestoppt werden, wenn sich innerhalb von 10 Tagen eine Ratsmehrheit dagegen ausspricht. Im Fachjargon nennt man das halbautomatische Sanktionen. Sicher, noch wirkungsvoller wären vollautomatische Sanktionen. Das heißt, ein einmal eingeleitetes Strafverfahren ließe sich gar nicht mehr stoppen. Aber das durchzusetzen scheint illusorisch. Schon in der Light-Variante verbitten sich Frankreich, Spanien und Italien zu viel Einfluss aus Brüssel auf die nationale Haushaltspolitik. Jetzt muss die EU-Kommission hart bleiben. Rückendeckung bekommt sie aus Deutschland. Die Kanzlerin selbst Verfechterin der harten Linie, sollte ihren Einfluss in Europa geltend machen. Weniger Reform darf nicht sein, denn sonst bleibt der EU-Stabilitätspakt, was er jetzt schon ist. Eine leere Drohung. Manchmal ist es offenbar besser, das Land nicht zu verlassen, wenn einem der Stuhl brennt. Juri Luschkow war sich aber seiner Sache, vor allem seines Beschützers und Gönners Putin, so sicher, dass ihn die Kritik aus dem Kreml gleichgültig ließ. Und das monatelang. Ein Fehler. Unmittelbar nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub wurde der selbstherrliche Moskauer Bürgermeister, dem unter anderem Korruption im großen Stil vorgeworfen wird, von Präsident Medvedev gefeuert. Das Vertrauen sei dahin, eine Zusammenarbeit nicht mehr vorstellbar, ließ Medvedev Luschkow wissen. Töne, die man aus dem Kreml so noch nie zu hören bekam, vor allem wenn es darum ging, einen Mann loszuwerden, dessen Position im Staat als ziemlich unerschütterlich galt. Der Moskauer Bürgermeister, man mag es nicht glauben, war der drittmächtigste Mann in Russland. Bis Mitte vergangener Woche zumindest. Was ihm bleibt, vorläufig, ist der milliardenschwere Reichtum von Luschkows Frau. Bernd Großheim über einen für russische Verhältnisse ziemlich gewagten und coolen Rausschmiss und was dahinter stecken dürfte. In der Rüstkammer des Kreml in Moskau steht ein ganz besonderer Thron aus dem 17. Jahrhundert. Es ist ein mit Silber reich verzierter Doppelthron für die jungen Zaren Iwan und Peter, die das Land gemeinsam regierten. Auf einem Thron nehmen die Herrscher über Russland schon lange nicht mehr Platz. Die moderne Form der russischen Doppelherrschaft ist heute ein Tandem. Darauf sitzen seit 2008 Präsident Medvedev und Ministerpräsident Putin. Schon oft haben Politikexperten erklärt, das Tandem funktioniere nicht. Es gebe zwischen den beiden einen Machtkampf. Einer trete, der andere bremse. Doch Putin und Medvedev radelten weiter. Nun hat Dmitri Medvedev zum ersten Mal gezeigt, dass er auch lenken kann, als er den Moskauer Bürgermeister Luschkow entließ. Der Grund ist, dass ich als Präsident der Russischen Föderation das Vertrauen in Juri Luschkow als Bürgermeister Moskaus verloren habe. Es ist kaum vorstellbar, dass ein Präsident und ein Gouverneur oder Bürgermeister zusammenarbeiten können, wenn der Präsident kein Vertrauen mehr in den Beamten hat. Und so ist es jetzt. Luschkow galt als Mann Putins. Er hatte Medvedev als schwachen Präsidenten dargestellt. Gemutmaßt wurde, dass er einen Keil zwischen Medvedev und Putin treiben, den viel diskutierten Machtkampf der beiden befeuern wollte. Doch Luschkow hat sich schlichtweg verzockt, als er auf Putin setzte, denn der stellte sich nicht hinter ihn. Medvedev musste handeln, Luschkow absetzen und tat das mit Sicherheit in Absprache mit Putin. Dessen Kommentar: Der Oberbürgermeister ist dem Präsidenten untergeben, nicht andersrum. Deswegen musste man rechtzeitig handeln, um die Situation in Ordnung zu bringen. Was das Verfahren angeht, so hat sich Präsident Medvedev streng an das Gesetz gehalten und im Rahmen seiner Kompetenzen gehandelt. Das klingt nicht nach einem Machtkampf zwischen Medvedev und Putin. Das Tandem radelt also weiter in Richtung Präsidentenwahl. In 1,5 Jahren ist es soweit. Wer wird kandidieren? Traut sich Medvedev eine zweite Amtszeit zu? Lässt Putin ihn? Oder wird, was die meisten erwarten, Putin in den Kreml zurückkommen? Gemunkelt wird, sein Traum sei es, die Olympischen Winterspiele in Sotschi 2014 als russischer Präsident zu eröffnen. Wie würde sich denn ein Machtkampf zwischen Präsident und Ministerpräsident anhören, selbst wenn immer wieder darüber geschrieben wird? Man muss schon lange suchen, um in öffentlichen Äußerungen der beiden Konfliktpotenzial zu finden. Mit einer baldigen Abschaffung des Ausfuhrverbotes für Getreide ist nicht zu rechnen, sagt Putin. Sobald wir wissen, wie viel wir geerntet haben, wird das Embargo aufgehoben. Daran gibt es keinen Zweifel, sagt Medvedev ein paar Tage später. Aber sind sich die beiden hier tatsächlich uneinig? Fliegen da intern die Fetzen, wie einige politische Kommentatoren schreiben, oder sind wir nur Zeugen einer perfekten Inszenierung? Wird uns da ein möglicher Machtkampf nur vorgespielt? Das wissen selbst die intimsten Kenner des Kreml offenbar nicht. Der Chefredakteur der russischen Zeitung Nezavisimaya Gazeta, Konstantin Remtschukov, kommentierte kürzlich die Affäre Luschkow. Ich habe mit Diplomaten gesprochen, Politologen und führenden Journalisten, absoluten Experten. Und wir haben festgestellt, dass wir nicht wissen, was genau läuft. Ich weiß keinen, der weiß, wie es in Wirklichkeit ist. Alles ist geheim. Es gibt keine verlässlichen Quellen. Niemand weiß irgendetwas Genaues. Warum sollte man sich also sicher sein, dass es einen Machtkampf Putin-Medvedev überhaupt gibt? Dass russische Politik bisweilen skurril sein kann, zeigt auch folgende Geschichte. Vor einem Jahr hat Präsident Medvedev einen Artikel unter dem Titel «Rassia vperyot», zu Deutsch «Russland vorwärts», veröffentlicht. Darin fordert er Modernisierungen in seinem Land und kritisiert die weit verbreitete Korruption. Vor 2 Wochen tritt die Kreml-Partei Gerechtes Russland auf den Plan. Sie will ganz offenbar ihr Profil schärfen und gründet ein überparteiliches Forum, um in Russland Modernisierungen voranzutreiben. Das Forum heißt «Rassia vperyot», «Russland vorwärts». Nun kommt die zweite Kreml-Partei, die Putin-Partei Geeintes Russland. Sie will in der kommenden Woche ein überparteiliches Forum gründen, um in Russland Modernisierungen voranzutreiben. Das Forum wird heißen «Rassia vperyot», «Russland vorwärts». Man fragt sich, worin der Sinn in 2 gleichnamigen Organisationen sein soll, die dasselbe Ziel verfolgen. Die Situation in und um den Moskauer Kreml lässt immer viele Interpretationen zu. Wer 2012 zur Präsidentenwahl antreten wird, wissen vielleicht Putin und Medvedev selbst noch nicht. Möglicherweise geht das Tandem ja auch auf die 2. Etappe. Wenn es nach den Plänen von Silvio Berlusconi geht, dann steht Italien strahlende Zukunft bevor. Mindestens 6 Atomkraftwerke will der italienische Präsident aufstellen lassen. Meiler, so die Pläne der Regierung in Rom, die in 10 Jahren ans Netz gehen sollen. Entsprechende Bauverträge mit französischen AKW-Herstellern seien bereits geschlossen worden, heißt es. Alles Atomkraftwerke der neuesten Generation. Allein die Standorte sind noch nicht ganz klar. In Frage kommen die Apenninhalbinsel, Sizilien und oder Sardinien. Ganz zum Entzücken der Touristen natürlich. Und genau hier liegt auch Berlusconis Problem. Die Unberechenbarkeit seiner eigenen Landsleute, die mal die Atomkraft wie 1987 mehrheitlich ablehnten, heute wiederum der Sache nicht wirklich ganz abgeneigt sind. Ein Restrisiko bleibt aber. Doch auch daran hat Silvio Berlusconi bereits gedacht. Wenn es nicht auf eigenem Staatsgebiet geht, weil politisch ungesund, dann eben im Ausland. In Albanien zum Beispiel. Karl Hoffmann über die strahlende Zukunft in Roms Auftrag. Wo sie stehen sollen, weiß noch niemand. Aber die Regierung von Silvio Berlusconi ist fest entschlossen, demnächst mit dem Bau von 4 Atomkraftwerken zu beginnen, denen weitere 4 folgen sollen. Schon gibt es heftigen Streit zwischen Atomkraftgegnern und Befürwortern, sogar vor einem sprachlosen Fernsehpublikum. Wir wissen ja nicht mal, wo wir den Atommüll lagern sollen, und ich schlage dir deine Visage kaputt, wenn du nochmal behauptest, ich sei ein Handlanger der Atomindustrie. Später, nach der Sendung. Es geht um viel Geld. 30 bis 80 Milliarden Euro. Italiens allmächtige Bauindustrie drängt auf das ehrgeizige Energieprogramm mit lukrativen Aufträgen zur Erstellung von Atommeilern. Die Stromerzeuger warnen vor künftigen Energieengpässen. Bis zum Jahr 2030 sehen sie ein Defizit von mehr als 150 Milliarden Kilowattstunden voraus. Das zum Teil mit Atomkraft ausgeglichen werden müsse, wolle Italien die Vorgaben der Reduzierung von CO2-Emissionen einhalten. Mit dem Bau sollte sofort begonnen werden, damit spätestens im Jahr 2019 das erste Kernkraftwerk der neuesten Generation ans Netz gehen kann. Doch die Frage ist, wo? In Montalto di Castro, nördlich von Rom, stand ein fast fertiger Atommeiler, der dank des Referendums von 1987 über die Abschaffung der Kernenergie nie ans Netz ging. Montaltos Bürgermeister Angelo Brizzi schließt eine Wiederaufnahme der Atompläne in seiner Gemeinde aus. Atomkraft hier bei uns, also das wäre ein absoluter Rückschritt. Wir haben in der Zwischenzeit alle unsere Energie in die Landwirtschaft und in den Tourismus gesteckt. Jetzt leben wir von Tausenden von Besuchern, die zu uns kommen. Würde das nahegelegene, inzwischen mit Erdgas betriebene Elektrizitätswerk in ein Kernkraftwerk umgewandelt, käme der Fremdenverkehr in Montalto schnell zum Erliegen. Kampflos werden sich die Bürger an den geplanten, aber bisher streng geheim gehaltenen Standorten dem Willen der Regierung jedenfalls nicht beugen. Längst kursiert ein von mehreren Künstlern und Musikgruppen produzierter Song mit dem Titel No Nucleare, Nein zur Atomkraft. Und der für das Atomprogramm zuständige Staatssekretär Stefano Saglia gibt zu, dass man derzeit mit der Zeitplanung noch erheblich im Verzug ist. Zum einen ein personelles Problem. Wir konnten uns noch nicht einigen auf die personelle Besetzung der für den Bau der Atomkraftwerke zuständigen Kommission. Sprich, der Post- Postenschacher ist in vollem Gange. Und zweitens wäre dann noch das ungelöste Problem der Endlagerung von ca. 20.000 Kubikmeter hochradioaktiven Brennstoffresten, die während des Betriebs der geplanten Kernkraftwerke anfallen werden. Italien ist noch schlechter dran als die anderen europäischen Länder. Wir haben nicht mal ein Endlager für den schwach radioaktiven Abfall aus den Krankenhäusern. Ein Endlager unter der Erde lässt sich im Augenblick nirgendwo in Italien verwirklichen. Denn auch wenn es die endgültige Lösung darstellt, gibt es doch bisher auf der ganzen Welt noch kein einziges solches Lager. Pur essendo la soluzione definitiva, non c'è ancora un esempio nel mondo. Das Problem sollen die Reaktoren der neuesten Generation lösen, die nach einem italienisch-französischen Abkommen zwischen den Betreibern Enel und EDF derzeit in Frankreich entwickelt und von Italien angekauft werden sollen. Angeblich sind sie bessere Brennstoffverwerter und produzieren deshalb weniger Abfall, der jedoch umso mehr strahlt. Die Wiedereinführung der Atomkraft treibt vorläufig allerdings nur wenige Italiener auf die Straße. Eine grüne Partei, die die Massen mobilisieren müsste, gibt es nicht im Parlament. Regierung und Opposition sind in der Nuklearfrage einer Meinung. Nur Umweltorganisationen wie Greenpeace warnen vor dem Bau neuer Kernkraftwerke, meint Greenpeace-Sprecher Alessandro Gianni. Die Regierung will das Nuklearzeitalter wieder einführen. Dabei brauchen wir die Atomkraft überhaupt nicht. Wir haben in Italien genug Sonne und Wind, mit denen wir saubere Energie produzieren und damit auch weiter auf den Tourismus als wichtigen Wirtschaftszweig bauen können. Sollten die Kernkraftwerke am Ende doch nicht gebaut werden, so hoffen die Kernkraftgegner, dann vor allem aus Kostengründen. Alternative Energie ist schon jetzt billiger als die künftigen Kilowatt aus der geplanten Kernspaltung. So viel zum Thema strahlende Zukunft Italiens, so viel im Europa-Report heute.